Ey yo Urch, ey yo Urch, hier ist dein Junge Ills, aka Brad Spit, aka HP Raptor. Du weißt genau, Homie, das ist dein Best-of und ich bin hier, Homie. Optik Records, boom! Lieutenant, come on, zeig dein Bestes, Homie. Du brauchst ne Single für die Radios. Du bist kredibil, du darfst das. Let's go! Wow, die Straße liebt dich, Urch. Homie, come on, man, aber du brauchst das Radio. Du brauchst ein Video auf Rotation, Homie. You gotta do this, ist deine letzte Chance, man. Time is money, time is waiting for no one. Hey, yo, catch, hooking up, das ist der Beyoncé-Beat, aber du dachtest, come on, let's go. Du bist halb so tight, wie du tust, du bist weit in das Weit und du losest Zeit, kommst du fighten, du Feigling bist blue. Okay. Überströmt das Urch, der Typ, der den Scheiß übertönt, deutscher Rap will verwöhnt, von mir wie deine Frau, du bleibst leise und schön. Aha, genau so, Homie, du bist sehr gut, du bist sehr gut, du kannst es schaffen, komm. Mach noch ein paar Liegestütze, come on, man, come on, let's go. Du willst tanzen, tanz ab, rauch deine Pflanze, kack ab. Du bist auch so ein Typ, der rappen sich deckt. Ich lass von dem Takt ab, es fahrt ab. Komm im Flow, du bist hoch, ich bin wie Tobi und Bo. Ich lach über deutschen Rap, das meiste ist Dreck. Ich schon im Kot, bist du in Schoß, Drogen, Moos. Komm ins Ruhrgebiet, ich zeig dir, was Gangster ist, dein Po ist voll Schrot. Ich hole, komm hoch auf die Bühne, der Türke killt dich vor Publikum, mach dir den Hof. Bleib sacht und doof, du bist heute erachtet, der Blow, boom. Woo, Hammer, Hammer, du bist Burner, Mann, du bist Burner. Woo! Ich zieh meine Klamotten aus, Alter. Du bist Ascher für mich, Alter. Du bist der Ladies Man. Come on, man, you gotta do this, man. Catch money, dreh durch. Come on, man, zieh dein T-Shirt aus. Come on, let's go. One, two, one, two. Come on, man, come on. Let's go. Woo! Ich schaff's, dass Leute, die mich nicht kennen, mich hassen. Ich raff's nicht, wie Leute pennen, den Schwachsinn supporten. Ich komm nachts in dein Dorf und kill dich vor deinen Homies. Du willst sein wie die Promis, du gehst ein, siehst ein. Du bist nichts und ein Bitch wie die Ponys. Mit dem du dich gibst, du bist ein dämlicher Dieb. Beide meine Rhymes, beide meine Lines. Bleib daheim, ich zieh dir Scheiß, wenn du meinst. Let's go. Schreib über mich in deiner Zeitung, wenn du meinst. Ich war dabei, als der Lange der Weg mir zeigte, was sowas im Ruhrgebiet heißt. Ich geb dir den puren Beweis, ich bin cool und zerreiß euch Boom in zwei. Ich shoote wie Blei, meine Sätze sind Exe für euch Groupies, geht heim. Geht heim. Wie war das, Costa? Hammer! Woo! Woo! Holla back! That's some hot shit, man! That's some hot shit! That's what I'm talking about, man! Now we talking, man! Was zum Erdnussbutter und Marmeladenscheiß mach ich hier überhaupt, Alter? Okay, ruf deinen Jungen!